Live 4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Der Scherenschleifer. der Scherenschleifer. An der Bar sitzt ein Mann und trinkt, weil er offensichtlich trinken muss. Draußen an der Haltestelle steht ein Mädchen und hofft wohl auf den letzten Bus. Der Kellner greift nach einer halben Zitrone, legt sie auf ein hölzernes Brett, nimmt ein Messer und schneidet sie in Scheiben. Ich schaue ihm zu dabei, hebe den Arm, möchte noch bleiben. Ein Kaffee bitte. Sprechen, schweigen, schreiben. Eine traurige Geschichte. Ein Nachbar. Mit Frau und Tochter hatte er eine Zeit lang unmittelbar über mir gewohnt. Wir nickten uns zu, grüßten uns flüchtig, wenn wir uns begegneten. Nicht mehr. Das änderte sich erst, als es plötzlich eines Abends klingelte, ich die Tür öffnete und er vor mir stand. Mein Nachbar. Wortreich erklärte er mir, er habe einige Gäste eingeladen, es gäbe etwas zu feiern, den Grund nannte er nicht, kündigte aber an, es würde ganz sicher laut werden und fragte, ob ich mich im Verlauf des Abends nicht auch noch dazugesellen wolle. Ich sagte zu, mit Bleistift gewissermaßen, so völlig überrumpeln lassen wollte ich mich nicht. Diese Kleinfamilie wohnte nun seit etwa einem Jahr über mir. Und um ehrlich zu sein, sonderlich viel über die drei wusste ich nicht. Die Tochter hatte mir mal gesteckt, sie jobbe in einem Schuhladen und warte auf einen Studienplatz in, ich glaube, es war Salzburg. Ja, Salzburg. Ihre Mutter bekam ich eigentlich fast nie zu Gesicht. Und wenn doch, dann fiel mir auf, dass sie ungewöhnlich stark hustete. Womöglich war sie ernsthaft krank. Und er? Unten stand ein Pritschenwagen, mit dem er in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder losfuhr. Vermutlich war er so etwas wie ein Schrotthändler. Jedenfalls startete er, kaum dass er hinter dem Lenker Platz genommen hatte, diese merkwürdige Hochfrequenzmelodie aus bestenfalls 7 oder 8 Einzeltönen, die mich schon als Kind fasziniert hatte und mich ständig mehrere hundert Meter hinter dem langsam rollenden Gefährt hinterherlaufen ließ. Im Verbund natürlich mit weiteren Kindern. Was uns an diesen Schrott, Altpapier und Lumpensammlern damals so faszinierte, wirklich erklären kann ich es bis heute nicht. Hinterm Haus jedenfalls befanden sich einige Garagen. 3 oder sogar 4 davon hatte mein Nachbar angemietet und lagerte dort den ganzen Schrott, um ihn vermutlich bei nächster Gelegenheit zu Geld zu machen. Was sich da bisweilen alles türmte. Manchmal lag mir wirklich die Frage auf der Zunge, ob man von diesem Schrott eigentlich leben könne. Ich verkniff sie mir allerdings, oft genug war ich selber Ziel eben dieser Frage geworden. Kann man davon eigentlich leben? Ja, hatte ich ein ums andere Mal geantwortet. So gerade eben. der Scherenschleifer. Gegen Mitternacht etwa beschloss ich an jenem Abend der Einladung zu folgen und klingelte an der Wohnungstür meiner Nachbarn. Die Tochter war es, die öffnete, ein hübsches Mädchen übrigens. Ich bedachte sie mit einem freundlichen Hallo und wurde sodann von ihr in die Wohnung geführt. Er, mein Nachbar, beschrieb vor den versammelten Gästen wohl gerade irgendeine Anekdote aus seinem Leben. Jedenfalls gestikulierte er wild mit den Armen und fuchtelte mit einem Brotmesser herum. Seine Frau, meine Nachbarin, saß in einem Sessel und hustete. Ich bekam zu trinken, fand auch Gelegenheit, in das laufende Gespräch mit einzugreifen und bemerkte kaum, wie die Zeit verstrich, wie ein Gast nach dem anderen die Feier verließ und wie ich am Ende mit den dreien ganz allein da in ihrer Wohnung hockte. Mein Nachbar hatte seinen Wortschwall längst eingestellt. Stattdessen griff er immer wieder nach dem Brotmesser. Das er zwischenzeitlich vor sich auf den Tisch gelegt hatte, drehte es nun in der Hand, täuschte eine Wurfbewegung in Richtung einer Zimmerpflanze vor oder aber er ging sich in eigenartigen, kung-fu-haften Bewegungen. Damit ging er mir offen gestanden ziemlich auf die Nerven und ich fühlte mich irgendwann dann doch berufen, einfach einmal klarzustellen, dass ich Messer nicht mag. Ich mag sie wirklich nicht. Nicht auf der Straße, im Zirkus, im Club oder auf dem Kudder. Mit meinem Messer schneide ich nur durch die Buddha. So sagte ich es und alle lachten. Alle? Nein, nicht alle. Meine Nachbarin, sie hustete. Die arme Frau, wissen Sie was, sagte ich, gegen ihren Husten hilft nur eins. Tannenblut. Die Frau schaute mich an, als käme ich vom sprichwörtlich anderen Stern. Tannen was? Fragte sie. Tannenblut, sagte ich. 3 Löffel täglich. Sie werden sich fühlen wie ein neuer Mensch. Nun muss auch ich aber langsam gehen, fuhr ich fort, drückte allen die Hand, bedankte mich für den netten Abend und verließ die Wohnung. Tage später traf ich meinen Nachbarn vor seinem Pritschenwagen hinten im Hof. Der Kerl baffte mich an. Was denn los? Fragte ich. Er beschrieb mir, wie er mit seinem besten Messer zum nächstbesten Wald gefahren sei und dort die Klinge in diverse Tannen habe fahren lassen, ohne jeden Erfolg. Von wegen Tannenblut, da war gar nichts, grantelte er. Ich sagte ihm, man könne nicht alle Probleme mit dem Messer lösen, er solle es doch einfach mal im nächsten Reformhaus versuchen. Dann deutete ich auf die Ladefläche seines Wagens, die diesmal gähnend leer war. Kein Glück gehabt? Fragte ich. Kein Glück gehabt, sagte der Mann. Einfach kein Glück. Morning comes and you awake and think of her with every move you make. Nobody knows that but me. And when you're turning out your light, you dream the day you're gonna hold her tight. Nobody knows that but me. I'm the one that you tell. You say I understand you so well. Well, I understand perfectly. Cause you don't know that every day I'm with you. wishing I could steal your heart away. Nobody knows that but me. You worry she might suspect that you're not actually perfect. You are so perfect to me. You don't know that in the end, I was hoping we were more than friends. Nobody knows that Nobody knows that Nobody knows that, but me. Der Scherenschleifer. Eine sonderlich lange Zeit war dem Nachbarschaftsverhältnis zwischen der Kleinfamilie und mir nicht beschieden. Die drei zogen eines Tages recht unspektakulär wieder von dannen. Ein Anwohner erzählte mir, sie seien wohl nach oben in Richtung See gezogen und verknüpfte seinen Hinweis mit der Bemerkung, für sie, die Frau und ihren Husten, sei das womöglich das Beste. »Ich habe ihr Tannenblut empfohlen«, sagte ich, ging meiner Wege und hatte die drei bereits nach kurzer Zeit mehr oder weniger vergessen. Dann allerdings kam es zu einem Wiedersehen mit ihm. Ich schlenderte eines Tages durch die Stadt und bemerkte, dass der Marktplatz wie immer mal dann und wann mit Ständen fahrender Händler belegt war. Man kennt das. Alle nur denkbaren Waren werden lauthals angeboten. Dieses Stimmengewirr, diese Lebhaftigkeit, sie wirkt wie ein Magnet. Und plötzlich und ganz unvermittelt reiht man sich ein in die Trauben und Schlangen von Menschen, die sich da durch die engen Gänge zwischen den Ständen bewegen. Und so traf ich ihn wieder, meinen ehemaligen Nachbarn. Hinter einem der Stände entdeckte ich ihn. Er trug einen blauen Kittel, hielt ein riesiges Fleischmesser in der Hand und wetzte es an einem Schleifstein. Bevor ich fragen konnte, sprudelte es auch schon aus ihm heraus. Er habe umgesattelt, rief er mir zu, mit Schrott sei Feierabend. Er reise nun als Händler über die Märkte und habe sich ganz auf Messer und Scheren spezialisiert. Letzteres hätte er erst gar nicht zu sagen brauchen, das nämlich konnte ich nur zu gut sehen. Hunderte von Messern lagen vor ihm, Jagdmesser, Brotmesser, Taschenmesser, dazu auch Scheren und eben diese Schleifapparatur, an der sich Klingen jedweder Art neu schärfen ließen. Schweiz, nur beste Ware, hörte ich ihn sagen, als sich jemand erkundigte, woher denn das von ihm in Augenschein genommene Taschenmesser stammt. Der Andrang hier war nicht zu verachten. Und ich muss gestehen, mein Ex-Nachbar machte seinen Job recht gut. Wer bestimmte Sets erwarb, bekam noch irgendeinen Artikel gratis dazu. Dieses Prinzip kannte ich von den Aalverkäufern. Auch hier funktionierte es bestens. »Dieses Messer macht es besser«, rief der Mann in die Menge und fixierte dabei gleichzeitig einen Trupp junger Kerle, von denen einige sich jeweils eins der Messer gegriffen hatten, um damit stoßartige Bewegungen zu vollführen. »Ja, so ein Messer«, sagte ich und hob abwehrend die Hände, als mein Ex-Nachbar versuchte, nun auch mir so ein Teil anzudrehen. »Du machst das aber schon sehr gut«, konnte ich nicht umhin, ihn für seine buchstäblich marktschreierischen Talente zu loben. »Nun ja, ich habe Erfahrung«, sagte er und erzählte in knappen Worten, er habe bereits früher Märkte bereist, damals allerdings noch mit Waren aus Nordafrika. »Schnitzereien und vor allem Gürtel«, sagte er. »Gürtel, oh Gott!« Einen dieser Gürtel hatte ich einmal auf einem Markt in Marseille erstanden. Er hatte gestunken wie die leibhaftige Pest, aber sein Aussehen hatte alle meine diesbezüglichen Bedenken über Bord geworfen. Es waren die 70er Jahre, die Zeit also vor dem gürtellosen Jahrzehnt, das dann folgen sollte, die 80er. »Sag mal«, wandte ich mich nun wieder meinem Ex-Nachbarn zu, »wo du das jetzt so erwähnst. Einen Gürtel könnte ich mir eigentlich tatsächlich wieder mal zulegen. Wo ist denn hier der Gürtelstand?« »Du, mit Gürteln ist hier gar nichts mehr«, antwortete er. »Die Gürtelzeit ist vorbei. Schau dir die Leute doch an. Wir leben in der Messerzeit.« Der Scherenschleifer. Irgendwie hatte der Kerl es geschafft, dass unsere rein zufällige Begegnung auf dem Marktplatz mir in der Folge die Sinne schärfte in Sachen Messer. Ich will sicher nicht übertreiben und so tun, als hätte ich Brot, Fleisch und sonstige Lebensmittel zu Hause bis dato mit der Nagelfeile statt mit einem Messer bearbeitet. Nein, nein, so ist es nicht. Trotzdem, viele Jahre lang hatte im Prinzip ein ganz harmloses Besteckmesser den Großteil der anfallenden Aufgaben zu meiner völligen Zufriedenheit erledigt. Was darüber hinaus anzugehen war, dafür hatte letztlich der Grieche unten im Imbiss verantwortlich gezeichnet. Der hatte die Messer. Und was für welche? Ich hatte einfach nur Hunger. Stylianos, so hieß er, der Grieche. Na, was macht die Musik? Fragte er immer. Ja, sagte ich. Und will an dieser Stelle nicht im Ansatz versuchen, hier einen Brückenschlag zwischen Messern und Musik zu konstruieren. Das Resultat wäre ein hanebüchenes, trotz oder auch gerade wegen solcher Bands wie Messer Banzani, Messer für Frau Müller oder einfach nur Messer. Dazu das Schwedenduo The Knife. Das Messer. Gut, diesen Dreiteiler von Francis Durbridge gleichen Namens, den gab es auch. Das Messer. Der Titelsong dazu stammte von Can und hieß sinnigerweise Spoon, Löffel. Aber auf das Eis lasse ich mich nicht führen. Hier geht es um nichts anderes als Messer, Scheren und Messer. Wenn ich das Gedränge am Stand meines Ex-Nachbarn zum Maßstab nehme, denke ich bisweilen, dass spätestens jeder Zweite, der mir auf der Straße entgegenkommt, so ein Messer mit sich herumträgt. Wenn ich an einem verregneten Mittwoch oder an einem sonnigen Freitag eine beliebige Zeitung aufschlage, begegnet mir das Wort Messer darin öfter als Merkel, Facebook oder Sommer. Beispiel gefällig? Überhaupt kein Problem. Hier etwa heißt es, Zivilfahnder hätten an einem Julitag Hinweise auf einen rundlichen Mann bekommen, der dann mit einem Bus in die Innenstadt gefahren sei, um dort Drogen zu verteilen. In der Nähe eines Kiosks sei dann der Zugriff erfolgt. In der Jackentasche des rundlichen Mannes hätten sich neben einer Reihe von Heroinpackungen auch ein Messer befunden. Oder hier. Die Staatsanwaltschaft hat den bärtigen, langhaarigen Mann wegen Totschlags angeklagt. Als die Frau angeblich unvermindert Streit suchte, habe er zum Messer gegriffen. Anderswo findet ein Spaziergänger auf einem sogenannten Brachgelände einen menschlichen Torso. Gliedmaßen können derzeit nicht aufgefunden werden. Womöglich war auch da ein Messer im Spiel. Manche Leute würden sagen, diese Schlussfolgerung sei die einzig richtige und damit messerscharf. Well, Der Scherenschleifer. Es schaukelt sich hoch. Hier etwa haben wir einen Angeklagten, auf den bereits vor 10 Jahren einmal geschossen worden ist. Geschossen, nicht gestochen. Nun war ihm zugetragen worden, der Schütze von damals wolle ihm erneut mit einer Waffe zu Leibe rücken. Deshalb habe auch er sich mit einer Pistole und natürlich mit einem Messer eingedeckt, so der Angeklagte. Messer. Auch ich habe natürlich längst überlegt, mit einem solchen Teil künftig auf die Straße zu gehen. Allerdings tue ich mich schwer bei der Frage, wo oder besser wie genau ich dieses verdammte Teil mit mir herumschleppen soll. Soll ich mir ein Messer in die Hosentasche stecken, so, dass die sich kräftig ausbeult und jeder sieht, oh, der hat ein Messer. Soll ich besser wie Brutus in einem Gewand herumlaufen und es, wahlweise ein Messer oder aber ihn, einen fulminanten Dolch, darunter mit mir führen? Bald ist Karneval, da immerhin könnte ich so verfahren, aber sonst... Soll ich es, dieses Messer, so wie der rundliche Mann aus einem der Beispiele in der Jackentasche aufbewahren? Herrgott, was soll denn da noch alles hinein? In diese Jackentasche, Schlüssel, Kugelschreiber, Feuerzeug, Tabak, Brille samt Etui für alle Fälle und jetzt auch noch ein Messer? Puh, vermutlich müsste ich mein Leben komplett auf den Kopf stellen, um allein auf diese banale Frage eine wirklich gute Antwort zu erhalten. Müsste... auf den Kopf stellen? Nein, hätte auf den Kopf stellen müssen. So muss es richtig heißen. Die Sache nämlich hat sich inzwischen erledigt. Und schuld ist erneut mein ehemaliger Nachbar. Wenige Tage erst ist es her. Die komplette Szenerie des Abends. Bis hierhin ist sie mir messerscharf in Erinnerung. An der Bar sitzt ein Mann und trinkt, weil er offensichtlich trinken muss. Draußen an der Haltestelle steht ein Mädchen und hofft wohl auf den letzten Bus. Der Kellner greift nach einer halben Zitrone, legt sie auf ein hölzernes Brett, nimmt ein Messer und schneidet sie in Scheiben. Ich schaue ihm dabei zu, hebe den Arm, möchte noch bleiben. Ein Kaffee bitte. Sprechen, schweigen, schreiben. Der Scherenschleifer, das Mädchen an der Haltestelle. Eben saß sie noch hier, unmittelbar neben mir. Ich hatte ihr das freundlichste Hallo zugeworfen, dessen ich fähig war. Immerhin nämlich war sie es, die Tochter meines Ex-Nachbarn. Überrascht hatte ich sie gefragt, was denn mit Salzburg sei und ob sie denn nicht oben bei ihren Eltern an der See und wie es denn der Mutter gehe, ob die noch huste oder aber ob die gute Luft dort oben, vielleicht auch das Tannenblut, ob das womöglich geholfen hatte? Das Mädchen hatte mich traurig angeblickt. Die Mutter hustet immer noch, aber, hatte sie gesagt, schlimmer noch sei, was ihrem Vater zugestoßen sei, meinem Ex-Nachbarn. Ein junges Paar habe irgendwo auf einem Marktplatz in der Lüneburger Heide plötzlich nach einem Stapel von Messern gegriffen und sei dann Hals über Kopf getürmt. Ihr Vater nun sei, ohne mit der Wimper zu zucken, den Flüchtigen gefolgt, habe sie auch eingeholt, sei in eine heftige Rangelei verwickelt worden und habe plötzlich eins der Messer im Bauch stecken gehabt. Dies sei nun schon eine ganze Weile her. Er habe das alles zwar dann doch überlebt, doch nichts danach sei gewesen wie zuvor. in sich gekehrt, müde und krank sei er geworden. Und eines Nachts habe er sich dann in den Keller geschlichen, dort die alte Truhe geöffnet, in der sich noch einige wenige Gürtel aus Nordafrika befunden hätten, habe einen dieser Gürtel genommen und sich damit erhängt. Das ist eine traurige Geschichte, sagte ich dem Mädchen und rief mir still die Worte in Erinnerung, die mein Ex-Nachbar mir bei unserer letzten Begegnung abschließend mit auf den Weg gegeben hatte. Die Gürtelzeit ist vorbei, schau dir die Leute doch an. Wir leben in der Messerzeit. Das Mädchen erzählte mir noch, sie könne morgen wieder ihren Job im Schuhladen antreten. Dann verabschiedete sie sich. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live-Talkradio mit Jürgen Domian. They drop like flies. was funny.